Herzlich willkommen bei Caroline Schneider und Reichweite Präsentationsberatung. Im Folgenden stelle ich Ihnen vor, wie meine Arbeit mit Ihnen aussehen kann. Wählen Sie in der Funktionsleiste unter dieser Präsentation den Full-Modus und klicken Sie sich mit Play durch die Präsentation, sobald ich verstummt bin. Viel Vergnügen!